Natur in der Stadt, auf Bahnhöfen werden wir sie gewiss nicht erwarten. Und dennoch, am Nordbahnhof gibt es besonders spannende Lebensräume. Wohin mag er uns führen, dachte ich, als Dr. Martin Nebel mich einlud, die Straße der Neusiedler zu besuchen. Links neben dem Eingang zur S-Bahn führt ein Pfad nach oben, direkt auf eine Brücke. Zwei Rabenkrähen fliegen vorbei auf der Suche nach Nahrung. Krähen fressen alles, was ihm vor den Schnabel kommt. Weggeworfenes Brot, irgendwelche Abfälle, sicher auch mal einen jungen Vogel. Mit ihren kräftigen Schnäbeln zerlegen sie selbst das tote Kaninchen am Straßenrand. Hier gibt es zwar keine Kaninchen, doch immer wieder mal eine tote Maus oder eine Ratte. Als Aufräumer haben Rabenkrähen eine wichtige Aufgabe. Herr Nebel, Sie haben uns hier an einen Platz geführt, den man vielleicht nicht unbedingt aufsuchen würde, wenn man Natur in der Stadt, Natur um Stuttgart bewundern möchte. Aber trotzdem ist das hier ein spannender Platz. Ich sehe hier vor mir Container mit Schrott. Ich sehe Waggons, wo Leute drin wohnen und Gleise, die irgendwo hinführen. Warum sind wir hierher gegangen? Ja, dieser Ort ist deshalb so spannend, weil wir hier erleben können, wie die Natur sich Terrain zurückerobert, das der Mensch ihr ursprünglich mal abgenommen hat. Hier haben wir eine Situation, dass wir wenig Konkurrenz haben, offene Stellen haben, die für die Besiedlung durch diese Pflanzen besonders geeignet sind. Auch Martin Nebel ist Mitarbeiter des Naturkundemuseums. Er ist Botaniker. Neophyten, Pflanzen also, die bei uns Neubürger sind, interessieren ihn besonders. Martin Nebel zeigt da Pflanzen, die normalerweise hier nicht wären, wie die Waldrebe, die ich aus unseren Wäldern kenne, oder den Sommerflieder. Wie kommen diese Pflanzen hierher? Es gibt natürlich, wie immer in solchen Fällen, viele Wege, die in die Stadt führen. Ein Weg zum Beispiel, der sehr gerne benutzt wird, ist der Weg mit dem Wind. Wir haben in den Städten sehr viel häufiger Pflanzen, die durch den Wind verbreitet werden, also die fliegen können, vor allem natürlich die Samen, die fliegen können. Zum Beispiel bei der Waldrebe ist das der Fall. Denken Sie an den Löwenzahn oder denken Sie an Bäume, deren Samen fliegen können. Hier möchte ich vor allem den Ahorn erwähnen oder auch die Esche oder die Linde. Die haben Früchte, die sehr weit fliegen können. Bei Sturm können Sie dann diese Propeller sich drehen sehen. Und diese Pflanzen, vor allem diese Bäume, die sind eben in der Stadt auffällig häufig vorhanden. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür. Nun gibt es ja auch einige Weitwanderer, die gar nicht irgendwie aus unseren Landen hergekommen sind, sondern, was weiß ich, von Asien, von Amerika. Wie sind die hierher gekommen? Welche Wege haben sie benutzt und was hat sie veranlasst, hier sich anzusiedeln? Es gibt zum Beispiel hier auf den Gleisanlagen und im Bereich Stuttgart 21 ein kleines, unscheinbares mediterranes Unkraut, den Erdburzeldorn. Ich finde den Namen so schön. Und dieser Erdburzeldorn, der hat Früchte, die sehen aus wie so kleine Morgensterne. Und die rollen jetzt, wenn sie reif sind und vom Wind getrieben, rollen die über große Flächen hinweg, können sich auf diese Art und Weise ausbreiten. Wir vermuten, dass diese Art, die hier ein ganz isoliertes Vorkommen hat, über Frachtgut in dieses Gebiet gekommen ist. Also irgendwo an irgendwelchen transportierten Gütern drangehangen ist. Sei es in der Wolle drin, das ist eine altbeliebte Sache. Durch Wollimporte sind viele Pflanzen zu uns gekommen. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt von der Brücke aus, auf der wir stehen, einen schönen Überblick über das Gelände haben, am Rand entlang nochmal seitlich an die Gleisanlagen. Hier sehen wir jetzt so Pflanzen, so ganz üppig wachsend, niedrig. Ja, sieht aus wie eine Getreideart. Was ist denn das? Hierbei handelt es sich um die Mäusegerste, Hordeum murinum. Diese Mäusegerste ist ein einjähriges Gewächs, die nahe verwandt ist mit unserer Braugerste. Und diese Mäusegerste, das Eigenartige an ihr ist, dass sie eine ausgesprochen wärmeliebende Pflanze ist. Sie ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet und sie ist sehr auf hohe Nährstoffqualität Gehalte im Boden angewiesen. Außerdem verträgt sie sehr gut Salz. Und damit ist sie natürlich prädestiniert für ein Vorkommen in den Städten. Wir können feststellen, dass wir zum Beispiel in Norddeutschland die Mäusegerste ausschließlich in den Städten finden. Und der Grund dafür ist darin zu suchen, dass das Stadtklima immer deutlich wärmer ist als das umgebende Klima. Ist klar, kommt daher, weil die Einstrahlung der Sonne in den Städten zu einer stärkeren Aufheizung führt. Wir haben die Heizung in den Gebäuden, wir haben die Klimaanlagen im Sommer, wir haben die Autos. Alles führt dazu, dass das Klima in der Stadt wärmer ist. Man kann sagen, dass das Stadtklima etwa 1,5 Grad wärmer ist als die Umgebung. Das klingt jetzt auf den ersten Blick hin gar nicht so viel, aber wenn wir das sozusagen in Entfernungen übersetzen, heißt das, dass Stuttgart etwa 300 Kilometer klimamäßig nach Süden verschoben ist. Das heißt, wir sind am Südfuß der Alpen dann. Und dann kann man sich jetzt schon vorstellen, welche Folgen das hat. Vor allem stellen wir fest, dass die Frostwirkung im Winter durch das Stadtklima sehr stark gemildert wird. Das heißt also, solche frostempfindlichen Pflanzen wie die Mäusegerste haben eben in den Städten eine viel bessere Überlebensmöglichkeit wie auf dem Land, wo man sie auch dann entsprechend nicht mehr findet. Ich hatte die Schienen nie als Lebensader in der Landschaft angesehen. Um ehrlich zu sein, bislang hatte ich um die Schienen am Nordbahnhof einen Bogen gemacht. Das hat sich jetzt geändert. Ich habe wieder einmal gesehen, dass die Schmuddelecken, die Bahngleise und Bahndämme, aber auch Industriebrachen, genauso wie die vergammelten Ecken im Hausgarten lebendige Orte sind. Schotterflächen und Bahndämme sind Ersatz für verloren gegangene natürliche Standorte, für Flussufer und Flussinseln. Wenn man erkannt hat, dass alte Gleisanlagen oder aufgelassene Werksgelände Rückzugsgebiete sind für seltene Tiere wie Wildbienen, aber auch für Pflanzen, dann versteht man, warum Naturschützer sich dafür einsetzen, sie zu erhalten. Im Jahr 2005 hat auf den Brachflächen von Stuttgart 21 sogar der Flussregenpfeifer gebrütet.